Okay, ich heiße Patiana Bitsorge. Hoffe ich, meine Stimme genug laut ist hinten. Okay. Ich bin seit mehr als 20 Jahren hier in Deutschland und eine der Begründer Stop the Bomb. Stop the Bomb ist die Kampagne gegen Atombombe, iranische Regime und der Existenz Israel, der bedroht von iranischen Regime und die auch im Jahr, also denke ich mal vor 2 Jahren haben wir gestartet, Stop the Bomb und in Deutschland und und habe ich sehr viele Artikel, soweit ich konnte, über die Situation der Rolle der Frau im Islam geschrieben. Aber heute Abend habe ich mir gedacht, worüber soll ich groß reden? Lieber werde ich gerne über die grüne Bewegung oder Freiheitsbewegung im Iran reden und sagen, wie es diese Bewegung aussieht, wie seine Wurzeln in iranische Geschichte sind und so weiter. Aber bevor ich anfange, habe ich ein Problem mit diesem Islamfaschismus. Und zwar, ich habe einen Freund, der auch linke Theoretiker ist, und er meint, ich weiß, dass ein Problem gibt, weil leider hier unter iranische Oppositionelle sind wir nicht einig, welcher Begriff überhaupt für dieses Regime günstig ist. Einige iranische Oppositionelle sagen Totalitarismus. Andere sagen, das ist ein faschistisches Regime. Andere sagen, das ist diktatorisch. Und was weiß ich, es gibt auch, glauben Sie mir, unter iranische Oppositionelle, die eine hier und da, die sagen, iranische Regime ist ein demokratisches Regime, weil dort wird gewählt. Er sagt immer, das ist, liebe Freunde, das ist Islam, die dort herrscht. Und Islam in sich hat Faschismus. Islam hat in sich auch Totalitarismus. Und alles, was mit diesen schrecklichen Begriffen sind, hat schon Islam in sich und viel mehr. Also man muss sich nicht nur denken, ich denke und ich sage immer, das ist sehr harmlos, wenn man sagt, islamisches Regime Iran ist ein faschistisches Regime oder ein totalitäres Regime. Das ist viel mehr als das, was wir denken. Und das wollte ich erstmal gesagt haben. Und dann versuche ich zu sagen, dass diese neue Bewegung, die wir jetzt vor uns haben, diese Freiheitsbewegung, hat seine Wurzel in iranische Geschichte. Und zwar, weil ich niemanden sehen kann, so ist es für mich viel besser. Entschuldigung. Ja. In dieser Bewegung, also die Freiheitsbewegung im Iran, das, was wir jetzt sehen, man hat mich oder uns Iraner sehr oft gefragt, warum sagt ihr, dass Iran so eine große Kultur hat, die 2500 Jahre ist und die Juden befreit hat und was weiß ich. Aber solche wirklich barbarische Art und Weise mit seinen eigenen Landsleuten umgeht. Was ist das für ein Regime? Was ist das? Was ist das, eure Kultur? Wer seid ihr, Iraner? Ich sage, okay, dieses Regime hat auch seine Wurzel in iranischer Geschichte. Aber diese Bewegung, die wir jetzt auf der Straße in Iran und ganz Europa und ganze Welt, die Iraner auf der Straße gehen, die haben auch eine Wurzel in iranischer Geschichte. Es ist nur leider so, dass diese Freiheitsbewegung und auch diese reaktionäre islamische Kräfte im Iran parallel nebeneinander immer in der Geschichte miteinander die Bewegungen, die Massenbewegungen im Iran organisiert haben. Leider sehr oft, manchmal die Islamisten, die Faschisten, haben die Freiheitsbewegung im Iran verraten. Ich erzähle euch, wann, wo. Und manchmal, so wie 1979, die wir gesehen haben, die waren die säkulare, also Kräfte, die fortschrittliche, sogenannte fortschrittliche Bewegung, haben Iraner verraten und die Freiheitsbewegung im Iran verraten. Diese Bewegung beginnt, wenn ich genau sagen kann, bei erster iranische Bürgerrevolution 1905. Damals gab es eine sehr große, riesige Bewegung im Iran, die auch Gleichberechtigung der Mann und Frau verlangte. Es gaben auch sehr viele säkulare Kräfte, die verlangt haben, die Religion und Staat sollen sich trennen und ein ganzes Land, also auf jeden Fall Menschen, die in Großstädten Iran gelebt haben, in Teheran, in Tabriz und Shiraz, haben sich für diese Bewegung eingesetzt. Und die Mullahs oder Ayatollah, eine Teil dieser Bewegung damals waren. Aber dann später, als sie verstanden haben, die Bewegung verlangt, der Macht der Religion soll sich zurückziehen und nicht sich in Politik anmischen und die säkulare Kräfte im Iran eine, das ist eine Art Bewegung, die nicht nur sagt, Religion und Staat soll sich trennen, sondern verlangt auch jetzt eine Republik, ein Parlament, ein säkulares Parlament, die sein Modell nach Europa, nach West verlangt hat, haben sich am Ende die iranische Freiheitsbewegung wirklich verraten. Und dann später, in 50er Jahren, als zum ersten Mal Mossadegh, ich weiß nicht, ihr seid sehr viel junge Publikum hier, Mossadegh war ein liberaler Mensch, die verstaatliche Öl, weil damals Öl war in der Hand der England und danach verlangt hat, dass diese Öl gehört iranische Bevölkerung und es soll Öl in der Hand der Iraner bleiben und versucht hat, die Ölraffinerie im Iran zu verstaatlichen. In diese Bewegung waren auch Ayatollahs wiederum eine sehr wichtige Elemente in dieser Bewegung. Zuerst war Ayatollah Khashoggi, die an der Seite Mossadegh stand. Am Ende hat mit Amerika und Hilfe Amerikaner eine Putsch im Iran veranstaltet und an der Seite der Reaktionäre gegangen. Und wie wir sehen, das sind immer diese leider säkulare Bewegung im Iran stattgefunden und dann auch diese Ayatollahs oder religiöse Faschisten, die am entscheidenden Punkt haben Iran oder Iraner verraten haben. Aber in dieser Bewegung bei Mossadegh waren nicht nur Ayatollahs, die Iraner verraten haben oder die Bewegung verraten haben, sondern auch die Kommunisten, die genannt werden als Tude-Partei. Die kommunistische Partei in diesem Zeit hat auch Mossadegh die Rücken freigemacht und ihm ausgeliefert an Putschisten. Und dann später, im 1979, das Gleiche wiederum passiert. Diesmal der Führer dieser Bewegung ist war schon ein Ayatollah Khomeini. Und in dieser Bewegung, Schah hat gesehen, der letzte Schah, der Nasi Pahlavi, Muhammad Reza Shah Pahlavi, hat gesehen, okay, es wird alles schief laufen, und am letzten seine Premierminister war Shahpur Bakhtiar, jemanden, die wirklich glaubte an Demokratie und versuchte, das Land wirklich retten. Leider seine Freunde, die sehr viel liberal waren und für Demokratie und für Säkularismus waren, haben ihn verraten. Die linke Iraner haben ihn verraten. Und kann man sagen, fast die Mehrheit dieser säkularen Kräfte Iran haben nicht Shahpur Bakhtiar in dem Moment geholfen. Und in Hoffnung, wenn wir so weit gehen und lieber werden wir Schah und die gesamte Monarchie stürzen und sowieso Mullahs können nicht herrschen, werden wir an der Macht kommen. Und aus diesem sehr simple, wirklich naive Position haben Ayatollah Khomeini wurde unterstützt und nicht Shahpur Bakhtiar und der Revolution mit seinem, also Führung, Schah wurde gestürzt, Shahpur Bakhtiar nach Exil gekommen und das Land wurde in Ruine gebracht. Und nach, als Khomeini an der Macht kam, einer nach dem anderen hat er verhaftet, hingerichtet, und wir kennen alle die Massaker, die Hinrichtung gegen politisch Gefangene 80er Jahre, Anfang 80er Jahre. Dieses Regime basierte sich auf zwei Elemente. Einmal Antizionismus und einmal Anti-Imperialismus. Wie die linken Iraner wirklich mit leeren Händen bis heute immer noch nicht verstanden, warum es ging, denke ich mal. Als die Islamisten im 80er Jahre waren, haben diese amerikanische Botschaft im Iran Geisel genommen. In dem Moment wurden die viele, also linke Iraner, entwaffnet worden. Weil die einzige Waffe, die sie in der Hand hatten, war Anti-Amerikanismus. Und die Islamisten haben mit der Geiselnahme die Amerikaner und die Botschafter im Iran ihn entwaffnet. Und dann, man fragte sich damals, okay, dieses Regime, ich will den Charakter dieses Regimes auch jetzt ein bisschen erklären, wie dieser Charakter dieses Regimes ist. Jeder dachte, okay, jetzt das Land war Khomeini, hat das ganze Volk ist das hinter ihm, sie haben einen Regime gewechselt, die Monarchie ist gestürzt und Ayatollah sind an der Macht gekommen. Es muss das Land erstmal in Ruhe kommen, dann kommen die Ausländer wieder, also Amerikaner als erste Staat dieser Welt war, die sofort anerkennt die neue Machthaber im Iran und dann nach und nach andere westliche Länder. Und die haben aber ein Problem, die haben die Amerikaner jetzt in Geisel genommen. Sofort wurde die Beziehung zwischen Amerika und Iran zerstört und die haben Iraner boykottiert und in Sanktionen gesetzt. Und man hat gedacht, okay, jetzt sind wir in Sanktionen und das Land und die Wirtschaft in diesem Land wird in Ruine. Und sie haben immer die ganze Zeit versucht, mit Amerikanern zu verhandeln. Und, aber Khomeini wollte viel mehr, weil in diesem Moment wurden erste Feind die Jugendliche, die so wie Cox Mujahideen, Fadaian, die immer sehr antiimperialistisch waren, wurden entwaffnet. Danach, so konnte er Khomeini auch unter seine Kräfte, die sehr unterschiedliche Meinungen waren, vereinen für eine islamische Republik. Weil diese neue Machthaber hatten Träume für Iran oder besser gesagt Albträume gehabt für Iran durchzuführen. Als erstes war, die iranische Frauen sollen Kopftücher tragen, weil Khomeini verlangt hat, dass Frauen, und diese Sache war nicht mal Islamische Republik gewählt worden. Bevor überhaupt Menschen zur Wahl gehen, um Islamische Republik zu wählen, Khomeini hat verlangt, Frauen sollen ab jetzt Kopftücher tragen. Und in dem Moment gehen spontan hunderte, tausende von Frauen auf der Straße und gegen dieses Gebot von Khomeini. So einfach war es nicht für Khomeini, das seine Scharia durchzuführen. Das hatte alles sehr lange gedauert, bis er bis heute erfüllt seine Scharia und die Familiengesetz wird sich verschlechtern und bis dahin brauchte er. Und übrigens, damals war nicht so, dass unter allen Ayatollahs im Iran waren einig, dass eine islamische Republik im Iran kommt. Viele Ayatollahs, so zum Beispiel Ayatollah Shariat Madari, war eine von den Ayatollahs, die gesagt haben, nein, wir wollen keine islamische Republik. Islam muss in Moschee gehen und darf nicht in Politik sich anmischen. Und es gab sehr unterschiedliche Meinungen, sogar unter Ayatollahs. Und er brauchte diese Einstimmung von diesen Ayatollahs. Und übrigens, die neuen Revolutionäre, die wirklich die Revolution zu Sieg gebracht haben, waren auch Probleme, so wie ich gesagt habe, Cox Mujahideen, Fadaian, Kommunisten. Und wie ich gesagt habe, mit dieser Geiselnahme der Botschaft wurden erstmal die Kommunisten und Revolutionäre, die wahren Revolutionäre, entwaffnet. Und danach, man hat gedacht, okay, jetzt reicht, jetzt hat er seine Republik, Islamische Republik, muss er jetzt aufhören mit Krise. Jetzt muss das Land in Ruhe kommen. Nein, die nächste war Krieg gegen Irak. Als die Irakis mit Iran gekämpft haben und die Khorramshahr, eine Stadt Irans, erobert haben, 2 Jahre hat gedauert, bis Iran wieder diese Khorramshahr bekommen hat. Musste eigentlich hier der Krieg zwischen Iran und Irak aufhören und Frieden geschlossen werden zwischen 2 Ländern. Aber nein, Khomeini hat gesagt, Krieg ist ein Geschenk Gottes. Weil er hat gesehen, unter diesem Krieg viele Frauen, wie ich gesagt habe, waren gegen Kopftuch tragen oder viele Gesetze, Scharia, viele Zeitungen in diesem Zeit unter dem Krieg haben sich zurückgezogen, weil gesagt haben, okay, jetzt das Land ist im Krieg, wir müssen uns beruhigen, wir müssen jetzt nicht sehr viel verlangen, weil wir sind im Krieg. Wir können nicht das Land verraten. Und er hatte verstanden, Khomeini, wenn er nicht alles war, eines war er mit Sicherheit, sehr klug. Er wusste, jetzt ist der Zeit. Und Krieg ist die beste, die alle Gegner der Islamischen Republik vernichten. Am besten erst diese säkulare Kräfte. Und dann kann ich auch so an meine Ziele weiterkommen. Und unter der, nicht nur im Iran, sondern hat Khomeini außerhalb Iran seine Sympathisanten für sich gewonnen hat, weil er mit diesem Krieg, nein, weiter Krieg, wollte oder sein Ziel war, Jerusalem zu befreien. Und diese Jerusalem befreien, sehr viele reaktionäre Kräfte, nicht nur im Iran, sondern im ganzen Orient, waren an der Seite Khomeini. Ich kann mich damals sehr gut erinnern, als ich nach Deutschland kam, meine Freunde, ich war sehr jung und sehr unpolitisch, und man hat mir gesagt, Fatih, aber lieber sag nicht, wenn du siehst, Araber oder Türken bei dir sind, neben ihnen stehst, du darfst nicht Khomeini beschimpfen oder sagen, dass du aus dem Iran kommst. Sie schlagen dich. Und das ist wirklich tatsächlich so, dass sehr viele, nicht alle Türken oder alle Araber, aber viele, die hier in Deutschland gelebt haben, vor damaliger Zeit, ich war im 85er nach Deutschland gekommen, und damals waren schon sehr viele unter der diese muslimischen Menschen mit Khomeini. Okay, Krieg war zu Ende, weil Khomeini konnte auch nicht weiter, nach 8 Jahren Krieg, weiter diesen Krieg führen. Das Land war wirklich in Ruine. Jeder vernünftige Mensch, jeder denkt, okay, jetzt muss es Khomeini dazu kommen, mit dem Welt seine diplomatische Arbeit zu machen. Und dass die Land ökonomisch gesehen sich verbessern können. Nein, was hat der Khomeini gemacht? Die Affäre mit Rushdie. Er hat gesagt, Fatwa gegen Rushdie. Und jeder hatte bei sich gedacht, was macht dieser Mann? Ist er verrückt? Das Land ist in Ruine. Und wieder die Krise zwischen Iran und die westliche Welt. Jeder hat, ich kann mich erinnern, das Goethe-Institut wurde in Teheran geschlossen damals und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, egal wie, dieses Regime schafft, sich innerhalb einer Krise zu verhalten und in diese Krise sich mit dem Welt verhandeln. Dann nach der Sache mit Salman Rushdie, nach 2-3 Jahren, hat sich wieder alles beruhigt. Jeder denkt, okay, jetzt ist Zeit, dass das Regime vernünftig wird und versucht, mit der westlichen Welt zu verhandeln. Nein, wieder nein. Hat er begonnen, seine politischen Gegner im Ausland zu Terror, organisierte Terror zu machen. Charles Bachtiar in Paris, in Berlin Korden und 4 Oppositionelle in Berlin, in Wien Herr Rasem Lu, der Chef der Demokratisch-Kurdischen Partei und so weiter, und die Kommunistische Partei in an Türkei oder was weiß ich. In ganz Europa also hat er begonnen, seine Gegner zu terrorisieren. Und wieder die Welt fragte sich, was soll denn das? Und dann kam zu wirklich Mykonos-Prozess, die gegen Mykonos-Prozess war, die Prozess, die iranische Regime als Terror, Staatsterror genannt wurde, und wieder wurde zwischen westlichen Ländern und Iran alle Beziehungen abgebrochen und wurde einen Vertrag gemacht, damit die Iran nie wieder in ein westliches Land, in europäische Länder, irgendeinen Terror gegen seine Gegner organisiert. Und man hat gedacht, okay, jetzt wird es wieder alles ruhig sein und werden wir mit Ruhe mit dem iranischen Regime zu verhandeln. Aber trotzdem, das war auch Fehlanschlag, dass Rafsanjani 2003 kommt in ein Freitagsgebiet und sagt, Israel soll seine Maul halten, ansonsten werden wir ihm eine islamische Atombombe verpassen. Und das macht doch nichts, weil wenn sie auf uns eine atomare Waffen bedrohen, okay, werden wir 7 Millionen Muslimen sterben, das macht doch nichts, weil wir glauben sowieso an Paradies. Und, aber wir werden 1 Million Israelis, Juden töten. Und die Welt steht da und weiß nicht, wie soll mit diesem Regime machen können. Okay, man hat versucht, ihn ignorieren und nicht ihn so ernst nehmen. Kommt, wie heißt es der Mann? Ahmadinejad. Sagt ihn einmal, nee, also ich bin die Meinung, Israel ist, Holocaust ist Lüge, erstmal. Und sowieso werden wir Israel ausradieren. Und die Welt bleibt da und weiß nicht, was er machen soll mit dieser Regime. Ich wollte nur diese, es gibt sehr viele Krisen innerhalb dieser Regime in diese 30 Jahre. Das waren der berühmteste, die wir alle ihn kennen. Aber diese Regime lebt von Krise. Weil, stellen Sie mal vor, haben Sie mal davon gehört, Chavez zum Beispiel, dass Chavez irgendwann in Kolumbien-Universität redet oder seine Artikel im Washington Post veröffentlicht wird? Ich habe nicht davon gehört, aber sehr oft. Wenn Herr Ahmadinejad nach Amerika geht, Kolumbien-Universität will mit ihm reden, Washington Post will mit ihm seine Artikel veröffentlichen, dann Larry King will mit ihm interviewen, die andere Fernsehen und Zeitungen. Und sie bringen die Welt in so eine sogenannte Haltung, dass sie sich immer um dieses Regime kümmern. Sie sind die immer hinter Khomeini und die, hinter diesem Regime immer gelaufen sind. Nicht das Regime. Manchmal sagt man in Europa, Regime will Zeit kaufen. Für sich Zeit kaufen, damit er seine Atombombe bekommt. Ich bin nicht die Meinung, das Regime für sich Zeit gewinnen möchte. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind die Europäer, die für sich Zeit gewinnen wollen. Und immer versuchen, in einer Art und Weise mit ihm zu verhandeln. Ne? Und das wollte ich sagen, damit hier klar wird, was für ein Charakter dieses Regime hat. Wir stehen nicht vor einem Regime, die Faschismus ist so harmlos, wenn man sagt, dieses Regime ist ein faschistisches Regime, ein totalitäres Regime. Kennen Sie wirklich ein Regime, die sich so verhalten hat? Und ich bin wirklich der Meinung, wenn Sie Atombombe bekommen, vielleicht als erstes werden nicht Israel vernichten. Vielleicht die erste wirklich Saudi-Arabien ist. Die wollen ihre Imperien wirklich aufbauen, islamische Imperien, und dann letztendlich werden eines Tages wirklich Israel vernichten. Weil eine jüdische Staat kann niemals, eine islamische Gottesstaat kann niemals in Verwirklichung kommen, wenn neben ihm eine jüdische Staat existiert. Aus diesem sehr simplen Ding wird Israel vernichtet. Ob mit einer Atombombe oder mit einer ganz anderen Art und Weise. Ich weiß es nicht. Aber das ist der Ziel dieses Regimes. Und diese Bewegung jetzt, die wir im Iran beobachten, das ist eine großartige Bewegung, die nicht nur für ihre eigene Freiheit kämpft. Wenn die Iraner auf die Straße gehen und rufen, nicht Gaza, nicht Libanon, mein Leben ist für Iran, das ist nicht nur bloß eine nationalistische Parole. Das ist viel mehr, weil bewusst oder unbewusst diese Masse gibt an die ganze Welt ein Signal. Wir sind gegen dieses Regime und wir sind gegen seine Expansion, weil wir wissen schon, dass das iranische Regime innerhalb der Iran, innerhalb der Grenze Iran, nicht so viel Macht hat, weil ihre eigene Bevölkerung gegen dieses Regime sind. Seine Macht besteht im ganzen Orient außerhalb der Grenze Iran und nicht innerhalb der Grenze Iran. Selbst der Herr Khadiva, Ayatollah Khadiva, die auch jetzt im Exil ist und jahrelang mit diesem Regime zusammengearbeitet hat, und nicht nur er, sondern auch sehr viele andere Ayatollahs und Islamisten, die jetzt sich als Reformist nennen, sie haben immer, hat jetzt Wahid Wahdataha einen Artikel über sein Manifest geschrieben, dass er gesagt hat, höchstens 25% der iranischen Bevölkerung, die ich finde sehr viel sind an der Seite der iranischen Regime. Im Iran also, man kann nicht mehr sagen, also die westliche Welt kann nicht mehr so zu uns Iraner sagen, ah, das ist eure Kultur, das ist, ihr wollt diese Regime haben. Jetzt haben Iraner gesagt, sie wollen dieses Regime nicht haben. Und deswegen bin ich für eine Sanktion, aber eine harte Sanktion. Nicht eine Maschi-Maschi-Sanktion. Eine harte Sanktion, die Revolutiongarden betrifft und Atomprogramm des Regimes betrifft. Sehen Sie, vor dieser Unruhe im Iran, diese große Unruhe im Iran, waren die Nebenstudenten, waren die Arbeiterklasse, die immer wieder auf der Straße gegangen sind. Sie wissen, der berühmte Parole von Ahmadinejad ist Atomprogramm unser Recht. Die Arbeiterklasse haben gesagt, nein, Wohlstand, Brot, ist unser Recht. Und wirklich tut es mir sehr leid zu sagen, dass iranische Linke haben wieder versagt, weil in dem Moment, die Ahmadinejad über Atombombe und so weiter redet und will unbedingt diese Atombombe haben, die sind die iranische Linke, die sich Vertreter der Arbeiterklasse nennen. Und die Arbeiterklasse, die sehr wohl verstanden hat, diese Verbindung, seine Armut und diese Atombombe sehr wohl verstanden hat, immer noch nicht verstanden hat, diese iranische Linke, dass er eine sehr gerade Verbindung gibt es zwischen diese Expansionswünsche der Regime und Atombombe des Regimes und die Armut und die Unterdrückung dieses Volkes. Und ich hoffe, dass die iranische Linke wirklich eines Tages wach werden und sich zu fragen, hat es gelohnt, eure Anti-Amerikanismus und eure Anti-Israelismus oder antisemitische Parolen, die bis heute wirklich, manchmal verstehe ich nicht, also ich will es nicht sagen, dass alle iranische Linke so sind, aber einige, die ich gelesen habe, weiß ich nicht, ob diese iranische Linke von Herrn Hisler abgeschrieben haben, ihre Antisemitismus, oder wirklich sind so depp und naiv und antisemitisch, wie ich würde sagen, wirklich ekelhaft. Wollte ich nicht dieses Wort benutzen, aber manchmal, wenn ich iranische linke Seite lese, finde ich sehr ekelhaftige Antisemitismus. Von dahin erstmal sage ich, okay, bis hier denke ich mal reicht. Danke. So.